Arbeitstag und Sonnenschein, vorm Fenster sitzt ein Vögelein. Ich schwitz hier drinnen wie ein Schwein, Arbeitstag und Sonnenschein. Der Chef kommt ab und zu herein und klopft mir auf mein Schlüsselbein. Für den Job, da können sie dankbar sein, Arbeitstag und Sonnenschein. 8 Stunden Tag für Tag tu ich was, das ich nicht mag. Für Miete, Auto, Tiefkühlfraß, zum Ausgleich etwas Freizeitspaß. Für alles, was ich doch nicht brauch, dafür geht die Kohle drauf. Der Chef sagt, ich soll zu ihm stehen, soll mit der Firma vorwärts gehen. Aus 8 Stunden, da werden 10, wann soll ich die Kinder sehen? Hätt ich jetzt frei, ich ging nach Haus und führ mit ihnen in den Wald hinaus. Auch die Nachbarskinder pack ich ein, denn die sind zu Haus allein. Doch all das, was einen ehrt, hat anscheinend hier keinen Wert. Drum schuft ich hier bei Sonnenschein und lass das Vöglein Vöglein sein. Denn ich muss ja dafür dankbar sein, Arbeitstag und Sonnenschein. Lass uns unvermittelt sein.